Es erglänzt uns von Ferne ein Land, unser Glaubensaug kann es wohl sehen, und von Jesus geführt an der Hand, wird sein Volk dort in Frieden eingehen. Bald, ja bald, oh wie schön, werden wir auch dort jubelnd eingehen. Bald, ja bald, oh wie schön, werden wir auch dort jubelnd eingehen. Dort singt alles in Wonne und Glück und jaucht selig dem Heilande zu. Alle Sorgen, die weichen zurück, dort ist himmlische ewige Ruhe. Bald, ja bald, oh wie schön, werden wir auch dort jubelnd eingehen. Bald, ja bald, oh wie schön, werden wir auch dort jubelnd eingehen. Dort ist jene unzählbare Schar, die entflammt von dem Heiligen Geist, in Anbetung vor Gottes Altar, seine Liebe im Sohne hochpreist. Bald, ja bald, oh wie schön, werden wir auch dort jubelnd eingehen. Bald, ja bald, oh wie schön, werden wir auch dort jubelnd eingehen.